Yeah. Es geht tief unter die Haut, mein Freund, Alter. Manuel, sag nicht weiter, werf uns was von mir, Alter. Yeah. Deutschland, ein Schlag in die Fresse. Nigga ohne Abitur, nur ich rappe jeden Tag in der Presse. Ich komm vom Block wie gestrecktes Koks. Guck, mein Leben füllt zur Zeit nur Trauer und mein Kopf sieht rot. Ich lass mir Karma und Wahrheit in die Arme ritzen. Du sieh, ich zahl mit Zinsen, cool. Ihr sagt, Manuel sind Winseln, doch neue Attitude. Such die Fehler jetzt bei mir. Die Fehler sind echt und cool, ihr Hater abbrecht. Und guck, ab heute werd ich Star, weil bei meiner weißen Mutter ab heute sprech ich nur die unverschönte Wahrheit. Denn ich nahm mir Gefühle anderer zu Herzen, es hat keinen gestört. Hab übersehen, dass ich meine zerstör. Ich bin am Boden, hab den Sinn verloren. Doch hoff auf neue Kraft, beginn von vorn. Mein erster Sohn, ein Kind des Zorns. Guck, die Wahrheit war wie Musik. Man guckt doch jetzt, ist sie ein Uppercut zum Kinn, eine Bombe, du liegst. Glaub mir, Gott ist mein Leben. Doch manchmal trickst der Teufel mich aus. Ich halt dran fest, weil ich Träume noch brauch. Und jetzt heute, weil es nicht mehr interessanter wurde. Guck, ich bin für Deutschland ne Handkante an die Google, Manuel. Ich komm aus Ghana, Mois, glaub mir, wenn du's wagst, mich zu testen. Dann geb ich Deutschland einen Schlag in die Fresse. Ich bin ein Kurde mit Stolz, wurde verfolgt und habe es ertragen. Und gebe Deutschland einen Schlag auf die Nase. Und mein Homie hier ist Grieche. Ich geh für meinen Block in den Bau und gebe Deutschland am Boxen im Bau. Ihr Geier kommt das jetzt im Pintlecken. Das hier ist die Dreier-Kombo in der Ringecke. Für Deutschland deinen Schlag alles in die Fresse. Alles auf den Schlauch, rauchen sich auf, laufen jetzt raus. Denn ich komme mit dem Boss, alles aus, es ist aus mit euch Clowns. Doch um zu stehen, wo ich steh, ging ich auf meinem Weg innerlich drauf, bei fünf Finger zur Faust und gebe Deutschland einen Schlag in die Fresse. Denn ich wurde groß mit Psychopathen, die stechen. Ich habe viel in meinem Leben gesehen. Weiß Gott sei Dank, wie es ist, im Regen zu stehen, falsche Wege zu gehen, im Elend zu leben und Schläge zu geben, zu kassieren und wieder aufzustehen, wenn es sein muss, drauf zu gehen. Ich bin ein waschechter Kurde aus den Bergen, ein Flüchtling vom Heimatland, gezüchtet zum reinen Kampf. Ich hab ein Ziel vor mir, doch um zu werden, wie ich will, hab ich noch viel vor mir. Ich habe Narben gefressen, bin auf den Straßen gefesselt und bald wird der Kurdistani sich rächen mit einem Schlag in die Fresse. Ich komm aus Ghana, Mois, glaub mir, wenn du's wagst, mich zu testen, dann geb ich Deutschland einen Schlag in die Fresse. Ich bin ein Kurde mit Stolz, wurde verfolgt und habe es ertragen. Gebe Deutschland einen Schlag auf die Nase und mein Homie hier ist Grieche. Ich geh für meinen Block in den Bau und gebe Deutschland am Boxen im Bau. Ihr Geier kommt das jetzt im Pintlecken. Das hier ist die Dreier-Kombo in der Ringecke. Für Deutschland deinen Schlag in die Fresse. Ich geb jetzt im Süden ein Gesicht und mein Sound ist der Ansporn. Wenn tausende Kanacken ihre Faust in die Wand bohren. Wenn ich austeil, merkst du, dass mein Schlagkart ist dead. Und all die Gangster-Rap-Lügen sind dann schlagartig weg. Frag mich direkt, wenn ich was sag, ist es echt. Ich hab so viel zu schreien, als wär's der erste Tag, den ich rap. Jeder wartet im Eck, nach jedem Part, den ich rap. Deutsch-Rap ist am Träumen, ich geb ihm den Schlag, der ihn weg. Und jeder Schlag steht für tausende Leben. Tausende Brüder im Süden, deren Augen jetzt drehen. Nach meinem letzten Atemzug werde ich aufhören zu stehen. Deswegen kann ich mit deinem Anruf 30 Autos bewegen. Erster Schlag, zweiter Schlag, dritter Schlag. Ihr könnt jetzt spüren, was ich jahrelang gelitten hab. Und leugnen sie es, dann belügen sie sich doch. Es wird immer dasselbe bleiben im Süden wie im Pott.